dann bin ich der Lehrer. Ich der Doktor. Ich will die Mutter sein. Und ich bin die süße Pingi. Und alle zusammen singen.